Sechster Abschnitt. Das Idafeld auf Atlantis. Das Klima von Atlantis war ein überaus glückliches, etwa wie das südliche Italien und der atlantischen Reste Azoren und Kanarieninseln. Besondere Bedeutung erlangte nach der Schilderung Platos eine große, von Bergen umgebene und mit fruchtbaren Bäumen aller Art bedeckte und nach Osten offene, wundervolle Ebene, die in Platos Bericht das Idafeld heißt. 1. Mose 2. Ein großer, von den Gebirgen herabfließender Strom, der sich in vier Teile teilte und Gold führte, bewässerte sie. Das Idafeld wird in den bezüglichen Stellen der Bibel kurz Erde genannt. So spricht Psalm 24 von der Erde an den vielen Wassern, andere Stellen reden von dem König der Erde. Was das Menschenherz an Früchten erfreuen konnte, fand sich in der klimatisch überaus bevorzugten Ebene. Allerlei Bäume, lustig anzusehen und gut zu essen. Feigen, Pisang, Brotfrucht, Orangen, Bananen, Äpfel und der Weinstock gediehen unter diesem gesegneten Himmelsstrich in Hülle und Fülle. Das Idafeld der Aias muss einen unbeschreiblich schönen Anblick gewährt haben. Ringsum die prächtigen, oben mit Schnee bedeckten, weiß leuchtenden Häupter der Ida-Berge, dazwischen Vulkane, deren Feuer das Dunkel der Nacht magisch erleuchtete, in der Mitte die riesige Ebene, über und über bedeckt mit fruchtbaren Bäumen und herrlichem Wald, ein wahrer Garten Gottes. Weil er mitten in der ihnen bekannten Welt lag, nannten ihn die Atlanter mit einem Wort der Edda auch Midgard und nach ihren Anführern und Königen Asen genannt, auch Asgard, das ist Garten der Asen, Königsgarten. Er ist der in 1. Mose Kapitel 2 anschaulich und übereinstimmend mit altamerikanischen Berichten beschriebene Garten Eden, das Paradies der Bibel. Hier sei auf eine geschichtliche Tatsache aufmerksam gemacht: Wohin die Germanen wanderten, da benannten sie in pietätvoller Erinnerung an ihre nordische Heimat Gebirge, Flüsse und Siedlungen, wie heute noch, mit heimatlichen Namen. Siehe Neufundland, Neubraunschweig, Neukölln, Neu-Berlin. So findet man den Namen Troja oder Truja in Deutschland, Frankreich, Polen, Griechenland, Indien. Ein Kermanscha, das ist Germansheim, in Persien, ein Idafeld und Gebirge in Kleinasien und Atlantis und so weiter. Eine Menge Beispiele bringt Döllinger in seinem Buch Baldur und Bibel und Dr. Stuhl in seinem Buch Das Arwal-Lied und Nordlands Untergang. Es ist möglich, dass die Germanen ihre schönsten Siedlungen mitunter wie daheim Paradies gleich Baradin gleich Bauernland der Dänen nannten. Das Stammwort Bara gleich Bauern findet man in dem Flussnamen Barada bei Damaskus. Siehe hierzu Franz von Vendrin, die Entdeckung des Paradieses. Sogenannte Paradiese hat es also mehrere gegeben. Auf Ceylon zeigt man den ewig grünen Garten des Paradieses, Paradinja genannt, aus dem Adam und Eva vertrieben wurden. Das älteste mag wohl in Deutschland der Urheimat der Auswanderer gewesen sein, und zwar das von Vendrin in seinem Werk Die Entdeckung des Paradieses beschriebene. Von dort aus ging auch das Paradieseszeichen mit den germanischen Wander- und Eroberungszügen in die ganze Welt. Die Germanen brachten den farbigen Rassen, das sind menschenähnliche Menschen, nicht nur Kultur, sondern, wie die Edda sagt, auch ihre Sprache. Die älteste Kultursprache der Welt ist Deutsch, besser Germanisch. Alle Sprachen haben von ihr entlehnt. Es kann daher nicht überraschen, wenn uns in den ehemaligen Siedlungsgebieten der Germanen nordisch klingende Namen und Wörter entgegenklingen, was zur irrigen Annahme einer indogermanischen Rasse und Sprache geführt hat. Es ist auch ganz natürlich, dass die Auswanderer ihre uralten Sitten und Gebräuche in die neue Heimat verpflanzten. So finden wir in Atlantis auch die Asenkönige, heilige Berge und uralte germanische Kultusgebräuche, die freilich, wie wir sehen werden, von den Niederrassigen ins Abscheuliche verzerrt wurden. Die eingewanderten nordischen Arier nährten sich lediglich von den vielerlei Früchten in diesem Riesengarten. Tiertötungen waren ihnen verboten, weshalb auch die Tiere ohne Scheu sich ihnen nahten. Sie befleckten sich ursprünglich nicht mit dem Blute der Tiere, während die niederrassigen dunklen Völkerschaften gleich den Tieren des Feldes dahin lebten und oft nicht viel weniger als Raubtiere waren. Immer wieder wird von hervorragenden Ariern des geschichtlichen Altertums die Tatsache berichtet, dass sie fleischlos und nur von Früchten lebten. Robert Springer hat hierüber eine sehr umfangreiche, prächtige Arbeit geliefert. Robert Springers Buch En Carpa, Kulturgeschichte der Menschheit im Lichte der pythagoreischen Lehre, Hannover bei Schmerl und Senfeld. Erst mit der zunehmenden Mischung mit den auf Atlantis lebenden Tiermenschen und mit der durch die Vereisung geschaffenen Not kam auch bei den Ariern das Fleischessen auf. Atlantis war die in den Schriften der Alten genannte Insel der Seligen. Die Einwanderer nannten es auch Idafeld, von Ida, der Urmutter. Die umgebenden Berge hießen, wie aus der Troja-Sage hervorgeht, die Ida-Berge. Da die Mythologien der alten Kulturvölker vorwiegend mit dem Ida-Feld sich beschäftigen, auf dem in der Hauptsache die erste Kulturperiode der Arier sich abspielte, so sind auch die alten Gesänge, die sich auf das Ida-Feld bezogen, vermutlich kurz Ida, Edda, Veda genannt worden. Der Name Ida findet sich noch in deutschen geografischen Namen erhalten.